Nun, dieser schon damals zu solchem geistigen Todesdolchstoße ausersehene Mann, er hat seine Sendung prächtig weiterhin im Sinne Roms und Zions erfüllt. Ausersehen zur Vernichtung des selbstherrlichen arischen Geistes hat er als der lange vorbereitete Mann der oft genannten katholisch-jüdischen Allianz, späterhin seine Eignung als Vertreter der beiden Mächte trefflichst bewährt im Werke der herrlichen Sanierung Österreichs, als Prediger der Goldanleihe, der durch jeweiliges Messezelebrieren nur hin und wieder seine wirtschaftspolitisch so segensreiche Tätigkeit unterbricht. Man sieht, schon in früher Jugend zeigt der Auserkorene seine Begabung, Rom und Zion zu vertreten, wofür er denn auch stets vorbereitet gehalten wird, um im richtigen Augenblicke als der beste Mann dem Volke zugeführt zu werden. Wer hier nicht das Flügelrauschen des Weltgeschickes vernimmt, der kennt die größten, weil völlig geheim bleibenden Triumphe der Weltvergewaltiger nicht, deren Ziel, alle Selbstherrlichkeit arischen Geistes für immer zu vernichten, derart schrittweise und unsichtbar schier erreicht worden ist. Herr Schober ist ein alter, einsamer Mann geworden, dem nicht einmal in kleinem Kreise gestattet wird, seine närrischen Gedanken zu entwickeln. Herr Seipel wird Kanzler von Deutsch-Österreich und die christlich-soziale Partei ist eine Verdienergesellschaft, eine gesinnungs- und ziellose Zusammenrottung von monarchistisch-jüdisch-jesuitisch orientierten Männern zum Hohne des einstigen Sinnes dieser gegen das damalige Zentrum gegründeten, heute ihm einverleibten Partei. Wir haben dies alles so ausführlich geschildert, weil es uns wichtig erscheint, die völlig ahnungslose Laienwelt darüber aufzuklären, wie es den Geheimbünden aller Schattierungen gelingt, ein bedenkliches Feuer dadurch zu verhindern, dass es im Zustande des zaghaft glimmenden Fünkleins bereits gelöscht wird, ohne Aufsehen, ohne Kampf und ohne dass der Geist zum Martyrium gelange, was ja bekanntlich dann doch mit dem Siege der bekämpften Sache enden könnte. Dieses Fünkchen auslöschen, lange vor der Flammengefahr, das hat Rom und Zion zu wahrer Meisterschaft entwickelt, sodass zu hoffen ist, dass nie mehr jene gefährlichen reformatorischen Flammen gen Himmel steigen, die jene schönen, weltumspannenden Netze doch am Ende noch wegzusengen imstande wären. Nur wer aus eigenem Erleben das so wenig sichtbare, so ganz unpathetische Vernichtungsverfahren der geheimen Mächte kennt, wird das tragische Schicksal des Schöpfergeistes überhaupt zu sehen vermögen, das unsichtbar zu machen ja eben unserer neunmal weisen schlauester Erfolg ist. Und nur weil es ähnliche Methoden waren, mit denen ein ähnliches öffentliches Wirken auch beim Verfasser dieser Schrift im Keime erstickt wurde, weiß er es in seiner Gesetzmäßigkeit zu erkennen und zu schildern. Als aber zahlreiche Vorträge, die in den Jahren 1921 und 1922 gehalten wurden, es nahelegten, nun endlich auch die Ernte aus diesem Wirken einzubringen und am Ende einer immer besuchteren Vortragsreihe eine Resolution verlesen wurde, die nun das zusammenfasste, was als Ergebnis in den Vorträgen gebotenen Einsichten nunmehr erfolgen sollte und musste, wenn nicht alle Aufklärungsarbeit verloren sein sollte, da zeigte der Geheimbund seine Fähigkeit, den Schutzbefohlenen starre Vorurteile, die längst überwunden waren, im richtigen Augenblicke anstelle der Erkenntnisse und des Tatwillens unter die Nase zu halten, dass alles Werdende vor der fixen Idee zu Schanden wurde. Denn während ich hoffen durfte, dass die durch meine Aufklärung Aufgeweckten nun auch mit mir weiterschreiten würden, wenn es zur Tat käme, ließ mich unter Einflüsterungen, deren Geheimbundfaktoren mir heute genauestens bekannt sind, das einzige in Wien erscheinende deutschgesinnte Blatt mit lauten Proteste ob des Judenstämmlings, der nun gar von der geduldeten Aufklärungstätigkeit zur Führerrolle überzugehen, die Vermessenheit habe, plötzlich fallen, obendrein alles, was ich vorschlug, als Unsinn und Undurchführbarkeit bezeichnend. Die armen geprellten Leser aber merkten gar nicht, bis auf einige Anhänger, die einen entrüsteten Protest einsandten, dass man nach uralter Gewohnheit ihre Vorurteile und Schlagworte dazu missbrauchte, Ihnen den Mann, der endlich und zum allerersten Male vom wertlosen Gerede zur Tat vorzuschreiten entschlossen war, geradezu wegeskamotierte, an seiner Stelle eine als sinnlos dem einen gegenüber längst erkannte und unanwendbare fixe Idee hinterlassen. Solange man aber mit fixen Ideen und Schlagworten im deutschen Volke das Leben selbst totzuschlagen vermag, solange wird es Zion und Rom immer gelingen, beste Lebensregungen durch vorgehaltene Lieblingsphrasen zu verhüllen und so zu vernichten. Hier wird der Mensch fassenden Geistes noch seine letzten Prüfungen der Unverwirrbarkeit zu bestehen haben, soll nicht für alle Zeiten dieses fassenden Geistes letzte Stunde gekommen sein. Die Resolution aber, deren wegen man es den Leuten einreden konnte, nun müsse verhindert werden, dass sich einer zum Führer aufschwinge, lautete folgendermaßen. Resolution: Die Aufklärungen, die im Verlaufe der Vortragstätigkeit von Arthur Trebitsch der Bevölkerung Wiens über das von dem jüdischen Weltgeheimbunde zustande gebrachte finanzielle Elend der Welt und namentlich Deutsch-Österreichs gegeben wurden, haben in einem Großteile der Bevölkerung Wiens die Überzeugung gefestigt, dass unser unglückliches Vaterland nur durch einschneidende und umwälzende Reformen im Staatshaushalte zu retten wäre. Sowohl aus der Arbeiterschaft als aus dem Lehrerstande, sowohl von Seiten ehemaliger Kriegsteilnehmer als auch der Studentenschaft, demnach sowohl aus den Reihen der sozialistischen als der christlich-sozialen als der nationalen Parteien, sind zahlreiche Volksgenossen an den genannten Vortragenden herangetreten, mit der Bitte, die Kerngedanken und Vorschläge, welche er ihnen entwickelt hat, auch unserer Nationalversammlung als einen endgültigen Beschluss jenes Teils der Bevölkerung vorzulegen, welcher sich mit diesen Ausführungen solidarisch erklärt. Nicht mehr ist es der Gedanke eines Einzelnen, der Erfüllung heischend in dieser Resolution laut wird, sondern viele Tausende von Wienern und Deutschösterreichern sind es, deren Zahl von Stunde zu Stunde im Wachsen begriffen ist, die hinter diesen Ausführungen stehen, sich mit denselben einverstanden erklären und mit allen ihnen zu Gebote stehenden Machtmitteln ihre Durchführung zu erzielen gewillt sind. Wir fordern und verlangen nunmehr vom Nationalrat, durch sofortige Unterschrift derjenigen Abgeordneten, die über das parteipolitische Wechselspiel hinweg sich einfach als jeweilige Vertreter des deutsch-österreichischen Volkes empfinden, kundzutun, dass sie mit diesen Entschließungen einverstanden sind und für deren Durchführung mit ihrer Stimme und den ihnen zur Verfügung stehenden Machtmitteln einzutreten gewillt sind. Wir erklären hiermit, dass wir diejenigen Abgeordneten, welche durch ihre rassenhafte Zugehörigkeit im Vorhinein Gegner dieser unserer Resolution sein müssen und mithin nicht zur Unterschrift herangezogen werden, sowie diejenigen, welche diese Unterschrift verweigern sollten, nicht mehr als die Vertreter unseres deutsch-österreichischen Volkes auffassen können und an ihrer Stelle auch ohne Neuwahlen und mitten in der parlamentarischen Session neu von uns zu bestimmenden Volksvertreter einsetzen werden. Dank der Macht des geeinten Volkswillens werden wir wissen, im geeigneten Augenblicke diese verfassungsmäßig ungewohnten Änderungen zu erzwingen.